ARD. Don Jacobe Casanova, geboren zu Saragossa, der Hauptstadt von Aragon, ein natürlicher Sohn des Don Francisco, entführte im Jahre 1428 Doña Ana Palafox, einen Tag, nachdem sie ihr Gelübde abgelegt hatte, aus dem Kloster. Er war Sekretär des Königs Alfonso. Er floh mit ihr nach Rom, wo Papst Martin III. Doña Anna nach einjähriger Kerkerhaft von ihrem Gelübde entband und auf Empfehlung von Don Juan Casanova, dem Intendanten des päpstlichen Palastes und Onkel des Don Jacobe, ihre Ehe einsegnete. Alle Kinder aus dieser Verbindung starben in zartem Alter. Außer Don Juan, der im Jahre 1475 Eleonora Albina heiratete, die ihm einen Sohn mit Namen Marc Antonio schenkte. Im Jahre 1481 musste Don Juan Rom verlassen, weil er einen Offizier des Königs von Neapel getötet hatte. Er floh mit Frau und Sohn nach Como. Von dort aus brach er auf, um sein Glück zu machen. Er starb auf einer Fahrt mit Christoph Kolumbus im Jahre 1493. Marc Antonio wurde ein guter Dichter im Stile Martials. Da seine Satire auf Giulio dei Medici, die man in seinen Dichtungen nachlesen kann, ihn zwang, Rom zu verlassen, kehrte er nach Como zurück und heiratete dort Abbondia Rezzonica. Als derselbe Giulio dei Medici Papst Clemens VII. Geworden war, verzieh er ihm und rief ihn mit seiner Frau nach Rom zurück. Nachdem die Stadt von den Kaiserlichen im Jahre 1526 eingenommen und geplündert worden war, starb er dort an der Pest. Andernfalls wäre er ohnehin vor Armut gestorben, denn die Söldner Karls V. hatten ihm alles geraubt, was er besaß. 3 Monate nach seinem Tode brachte seine Witwe Giacomo Casanova zur Welt, der hochbetagt in Frankreich starb, und zwar als Oberst in dem von Farnese gegen Heinrich, den König von Navarra und späteren König von Frankreich, geführten Heer. Er hat in Parma einen Sohn zurückgelassen, der dort Teresa Conti heiratete. Von ihr hatte er einen Sohn, Giacomo, der im Jahre 1680 Anna Roeli ehelichte. Giacomo seinerseits hatte 2 Söhne, von denen der ältere Giovan Battista im Jahre 1712 Parma verließ. Man weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Der jüngere, Gaetano Giuseppe Giacomo, verließ 1715 mit 19 Jahren ebenfalls seine Familie. Das ist alles, was ich in einem Merkbuch meines Vaters gefunden habe. Aus dem Munde meiner Mutter konnte ich noch Folgendes erfahren. Gaetano Giuseppe Giacomo verließ seine Familie, weil er den Reizen einer Schauspielerin namens Fragoletta verfiel, die als Soubrette auftrat. Verliebt und mit leeren Taschen beschloss er, aus seiner eigenen Person Kapital zu schlagen. Er widmete sich der Tanzkunst und spielte 5 Jahre später in Komödien. Dabei tat er sich jedoch mehr durch seinen Lebenswandel hervor als durch seine Begabung. Sei es nun aus Unbeständigkeit oder aus Gründen der Eifersucht, jedenfalls verließ er die Fragoletta und wurde in Venedig Mitglied einer Schauspielertruppe, die im Theater San Samuele spielte. Gegenüber dem Hause, in dem er sein Zimmer hatte, wohnte ein Schuhmacher namens Geronimo Farossi mit seiner Frau Marzia und Zanetta, ihrer einzigen Tochter, die schon mit 16 Jahren eine vollkommene Schönheit war. Der junge Schauspieler verliebte sich in dieses Mädchen und verstand es, ihr Herz zu entflammen und sie dahin zu bringen, dass sie sich von ihm entführen ließ. Als Schauspieler konnte er nicht hoffen, sie mit der Zustimmung ihrer Mutter Marzia zu gewinnen und noch weniger mit der Geronimos ihres Vaters, in dessen Augen ein Komödiant, ein verworfener Mensch war. Die jungen Liebesleute erschienen mit den nötigen Ausweisen versehen und von 2 Trauzeugen begleitet vor dem Patriarchen von Venedig, der sie ehelich verband. Marzia, die Mutter des Mädchens, erhob ein großes Gezeter und der Vater starb vor Kummer. Ich entspross dieser Ehe nach Ablauf von 9 Monaten

den Besuch einer lieblichen Dame an, von der mein künftiges Glück abhinge, wenn ich die Kraft aufbrächte, niemanden von diesem Besuch etwas zu erzählen. Dann brachen wir auf und kehrten nach Hause zurück. Kaum lag ich im Bett, schlief ich schon ein, ohne überhaupt noch an den schönen Besuch zu denken, den ich erhalten sollte. Aber als ich einige Stunden später aufwachte, sah ich oder glaubte zu sehen, wie eine wunderschöne Frau in weitem Reifrock und in prächtige Stoffe gehüllt vom Kamin herabstieg. Auf dem Haupt trug sie eine mit Edelsteinen übersäte Krone, aus denen Funken zu sprühen schienen. Langsam und majestätisch trat sie mit holder Miene näher und setzte sich auf mein Bett. Sie zog einige kleine Kästchen aus einer Tasche, leerte sie über meinem Kopf aus und murmelte dazu Sprüche. Dann hielt sie mir noch eine lange Rede, von der ich nichts verstand, küsste mich und verschwand, wie sie gekommen war. Ich schlief wieder ein. Als meine Großmutter am nächsten Morgen an mein Bett trat, um mich anzuziehen, gebot sie mir als erstes Schweigen. Sie drohte mir mit dem Tode, wenn ich auszuplaudern wagte, was ich in der Nacht erlebt haben musste. Diese Drohung, von der einzigen Frau ausgesprochen, die unbegrenzten Einfluss auf mich besaß und die mich dazu erzogen hatte, allen ihren Anordnungen blindlings zu gehorchen, bewirkte erst, dass ich mich an die Erscheinung erinnerte und sie nun gleichsam versiegelt im verborgensten Winkel meines erwachenden Gedächtnisses bewahrte. Übrigens fühlte ich mich auch gar nicht versucht, die Sache irgendjemandem mitzuteilen. Weder wusste ich, ob man sie überhaupt interessant finden würde, noch wem ich sie hätte erzählen sollen. Meine Krankheit machte mich sauertöpfisch und ganz ungesellig. Jedermann bedauerte und mied mich zugleich. Man glaubte, ich würde nicht lange leben. Mein Vater und meine Mutter sprachen nie mit mir. Nach der Fahrt nach Murano und dem nächtlichen Besuch der Fee überfiel mich zwar noch Nasenbluten, aber immer seltener. Und mein Gedächtnis entwickelte sich nun stetig. Binnen weniger als einem Monat lernte ich lesen. Es wäre lächerlich, meine Heilung jenen beiden Narreteien zuzuschreiben. Doch wäre es auch unrecht zu behaupten, sie könnten nicht dazu beigetragen haben. Was die Erscheinung der schönen Fee betrifft, so habe ich sie Zeit meines Lebens für einen Traum gehalten, falls es nicht ein eigens für mich veranstalteter Mummenschanz war. Doch die Heilmittel gegen besonders schwere Krankheiten findet man nicht immer in Apotheken. Täglich beweist uns irgendein Phänomen unsere Unwissenheit. Ich glaube, dass deshalb auch nichts so selten ist, wie ein Gelehrter, dessen Geist völlig frei von Aberglauben wäre. Es hat nie auf Erden wirkliche Zauberer gegeben, aber ihre Macht hat zu allen Zeiten durch jene bestanden, denen sie geschickt einzureden vermochten, sie seien tatsächlich Zauberer. Somnio nocturnus lemures portentaque Thessalarides. Im Traum lachst du über nächtliche Geister und thessalische Ungeheuer. Häufig werden Dinge Wirklichkeit, die vorher nur in der Einbildung bestanden, und folglich ist es möglich, dass manche Wirkungen, die man dem Glauben zuschreibt, nicht immer Wunder sind. Sie sind es nur für die, die dem Glauben unbegrenzte Macht einräumen. Das zweite Ereignis, das mich betrifft, und an das ich mich erinnere, hat sich 3 Monate nach meiner Fahrt nach Murano, 6 Wochen vor dem Tod meines Vaters, zugetragen. Ich teile es dem Leser mit, um ihm einen Begriff von der Entwicklung meines Charakters zu geben. Eines Tages, gegen Mitte November, befand ich mich mit meinem 2 Jahre jüngeren Bruder Francesco im Zimmer meines Vaters und schaute ihm aufmerksam bei optischen Versuchen zu. Auf einem Tisch hatte ich einen großen, runden, mit Facetten geschliffenen Kristall entdeckt. Und als ich ihn vor die Augen hielt, erblickte ich zu meinem Entzücken alle Gegenstände vervielfacht. Da ich mich unbeobachtet sah, nutzte ich die Gelegenheit und steckte ihn in die Tasche. 3 oder 4 Minuten später stand mein Vater auf, um den Kristall zu holen. Da er ihn nicht fand, meinte er, einer von uns müsse ihn an sich genommen haben. Mein Bruder beteuerte, er wisse nichts davon, und auch ich, obwohl ich der Schuldige war, sagte das Gleiche. Er drohte, er werde unsere Taschen durchsuchen und kündigte dem Lügner Hiebe mit dem Riemen an. Ich tat zunächst so, als suchte ich den Kristall in allen Winkeln des Zimmers und ließ ihn dann geschickt in die Rocktasche meines Bruders gleiten. Ich ärgerte mich sofort über mich selbst, denn es wäre leicht für mich gewesen, so zu tun, als hätte ich ihn gerade irgendwo gefunden, aber der üble Streich war schon geschehen. Mein Vater, dem bei unserem vergeblichen Suchen die Geduld ausging, sah in unseren Taschen nach, fand den Kristall bei dem Unschuldigen und verabreichte ihm die angedrohte Strafe. 3 oder 4 Jahre später war ich so dumm, meinem Bruder gegenüber zu prahlen, ich hätte ihm diesen Streich gespielt. Er hat es mir nie verziehen und jede Gelegenheit benutzt, um sich dafür zu rächen. Als ich bei einer Generalbeichte dem Pater diese Sünde mit all ihren Begleitumständen bekannte, bereicherte ich dabei mein Wissen um etwas, das mir Vergnügen bereitete. Der Beichtvater war ein Jesuit. Er sagte mir, da ich Giacomo hieße, hätte ich durch diese Tat nur die Bedeutung meines Namens bestätigt, denn Jakob bedeute auf Hebräisch Überlister. Aus diesem Grunde habe Gott den Namen des Erzvaters Jakob in Israel geändert, das heißt der Seher. Jakob hatte seinen Bruder Esau überlistet. 6 Wochen nach dieser Begebenheit wurde mein Vater von einem eitrigen Geschwür im Innern des Ohres befallen, das ihn binnen 8 Tagen ins Grab brachte. Zambelli, der Arzt, gab dem Kranken zuerst stopfende Mittel, glaubte aber dann, er könne seinen Fehler mit Bibergeil gutmachen, das meinen Vater unter Krämpfen sterben ließ. Der Abszess öffnete sich durch das Ohr 1 Minute nach seinem Tod und verschwand, nachdem er meinen Vater umgebracht hatte, als sei bei ihm nun nichts mehr weiter auszurichten. Mein Vater stand im besten Mannesalter von 36 Jahren. Er starb betrauert vom Publikum und besonders vom Adel, der ihn über seinen Stand hinaus achtete, sowohl wegen seines Benehmens als auch wegen seiner physikalischen Kenntnisse. 2 Tage vor seinem Hinscheiden wollte er uns alle an seinem Bett sehen. Im Beisein seiner Frau und auch der Signore Grimani, adliger Venezianer, um diesen nahezulegen, unsere Gönner zu werden. Nachdem er uns seinen Segen gegeben hatte, verlangte er von meiner Mutter, die in Tränen zerfloss, sie solle schwören, keines ihrer Kinder für die Bühne zu erziehen, die auch er nie betreten hätte, wenn ihn nicht eine unselige Leidenschaft dazu getrieben hätte. Sie leistete ihm den verlangten Eid, und die 3 Patrizier bürgten für dessen Unverletzbarkeit. Die Umstände halfen ihr, das ihm gegebene Versprechen zu halten. Da meine Mutter damals im 6. Monat schwanger war, wurde sie bis nach Ostern vom Theaterspielen befreit. So schön und jung sie war, verweigerte sie doch ihre Hand allen, die um sie warben. Ohne den Mut zu verlieren, fühlte sie sich imstande, uns großzuziehen. Sie glaubte, sich vor allem um mich kümmern zu müssen. Nicht etwa aus besonderer Liebe zu mir, sondern wegen meiner Krankheit, die mich so mitnahm, dass man nicht wusste, was man mit mir anfangen sollte. Ich war sehr schwach, hatte keinen Appetit, war unfähig, mich mit irgendetwas ernsthaft zu beschäftigen und sah stumpfsinnig drein. Die Ärzte stritten sich über die Ursache meiner Krankheit. »Er verliert jede Woche 2 Pfund Blut«, meinten sie. »Und er kann doch nur 16 bis 18 haben. Wie kann es dann zu einer so übermäßigen Blutbildung kommen?« Der eine meinte, mein ganzer Milchsaft werde zu Blut. Ein anderer behauptete, die Luft, die ich einatme, müsse bei jedem Atemzug in meinen Lungen das Blut um einiges vermehren, und aus diesem Grunde hielte ich auch den Mund ständig offen. Alles das habe ich 6 Jahre später von Signor Baffo, einem guten Freund meines Vaters erfahren. Er war es auch, der in Padua den berühmten Arzt Makop um Rat fragte. Dieser teilte ihm seine Ansicht schriftlich mit. In diesem Schreiben, das ich noch besitze, steht: Unser Blut sei eine elastische Flüssigkeit, die mehr oder weniger dicht sein könne, nie aber ihre Menge verändern würde, und meine Blutungen kämen gewiss nur von der Dickflüssigkeit des Stoffes. Dieser schaffe sich auf natürlichem Weg Erleichterung, um den Kreislauf zu entlasten. Ich wäre bereits tot, wenn die Natur, die ja leben wolle, sich nicht selbst geholfen hätte. Er schloss daraus, dass die Ursache dieser Dickflüssigkeit in der Luft zu suchen sei, die ich atmete. Man müsse mir eine Luftveränderung verschaffen oder sich mit dem Gedanken vertraut machen, mich zu verlieren. Seiner Ansicht nach war die Dicke meines Blutes auch die Ursache des stumpfsinnigen Ausdrucks, den mein Gesicht zeigte. So gab also Signor Baffo, ein großartiges Genie, ein Dichter der schlüpfrigsten Art, aber doch groß und einzigartig, den Anstoß zu dem Entschluss, mich nach Padua in Pension zu geben. Ihm verdanke ich folglich mein Leben. Er ist 20 Jahre später gestorben als letzter einer alten Patrizierfamilie. Aber seine Gedichte werden trotz ihrer Zoten seinen Namen niemals untergehen lassen. Die venezianischen Staatsinquisitoren werden wohl mit ihrer frommen Gesinnung zu seiner Berühmtheit beigetragen haben. Indem sie seine Schriften verfolgten, machten sie diese zu Kostbarkeiten. Sie hätten wissen müssen, dass Spreta ex olescunt, Verächtliches gerät in Vergessenheit. Sobald der weise Spruch des Professors Makop gebilligt worden war, übernahm es Abate Grimani, in Padua eine gute Pension für mich zu finden. Dabei war ihm ein Chemiker aus seinem Bekanntenkreis behilflich, der in dieser Stadt wohnte. Er hieß Ottaviani und war zugleich auch Antiquar. Binnen weniger Tage war die Pension gefunden und am 2. April 1734, dem Tage, an dem ich mein 9. Lebensjahr vollendete, brachte man mich auf der Brenta mit dem Burchiello nach Padua. Wir schifften uns nach dem Abendessen 2 Stunden vor Mitternacht ein. Der Burchiello sieht wie ein kleines schwimmendes Haus aus. Das Schiff besteht aus einem großen Raum mit je einer kleinen Kajüte an beiden Enden sowie Schlafstellen für die Bediensteten an Bug und Heck. Der Raum ist ein längliches Rechteck, das mit Segeltuch überspannt ist. Ringsum sind verglaste Fenster mit Läden. Die kleine Reise dauerte 8 Stunden. Außer meiner Mutter begleiteten mich Abate Grimani und Signor Baffo. Sie ließ mich bei sich in der großen Kabine schlafen, während die beiden Freunde im kleinen Nebenraum übernachteten. Sobald es tagte, stand meine Mutter auf und öffnete ein Fenster gegenüber meinem Bett. Die Strahlen der aufgehenden Sonne trafen mein Gesicht und ließen mich die Augen aufschlagen. Das Bett war so niedrig, dass ich das Land nicht sehen konnte. Ich erblickte durch das Fenster nur die Wipfel der Bäume, mit denen die Ufer des Flusses durchweg gesäumt sind. Das Schiff schwamm dahin, doch mit einer so gleichmäßigen Bewegung, dass ich davon nichts spüren konnte. Deshalb setzten mich die Bäume, die rasch vor meinen Augen vorbeizogen, in Erstaunen. »Ach, liebe Mutter«, rief ich, »was ist denn los? Die Bäume wandern ja.« In diesem Augenblick kamen die beiden Herren herein, und als sie mich so verdutzt sahen, fragten sie, was mich denn so beschäftige. »Wie kommt es«, fragte ich zurück, »dass die Bäume wandern?« Sie lachten. Meine Mutter aber seufzte und sagte mitleidig zu mir, »Das Schiff bewegt sich und nicht die Bäume. Zieh dich jetzt an.« Ich begriff augenblicklich, wie diese Erscheinung zustande kam. Und mit meinem erwachenden und ganz unvoreingenommenen Verstand dachte ich folgerichtig weiter. »Dann ist es also möglich«, sagte ich zu ihr, »dass sich auch die Sonne nicht bewegt, sondern dass wir es sind, die von Westen nach Osten wandern.« Meine gute Mutter jammerte über so viel Dummheit, und Signor Grimani beklagte meinen Unverstand. Ich stand ganz verstört und traurig da und war dem Weinen nahe. Nur Signor Baffo gab mir wieder neuen Mut. Er kam auf mich zu, küsste mich zärtlich und sagte, »Du hast recht, mein Kind. Die Sonne bewegt sich nicht. Verliere nicht den Mut. Bilde dir stets dein eigenes Urteil und lass die anderen ruhig lachen.« Meine Mutter fragte ihn, ob er verrückt sei, dass er mir solche Sachen beibringe. Doch der Philosoph antwortete ihr nicht einmal und fuhr fort, mir eine meinem unverbildeten und einfachen Verstand angepasste Theorie darzulegen. Das war die erste wirkliche Freude, die ich in meinem Leben genoss. Ohne Signor Baffo hätte dieser Augenblick genügt, um mein Urteilsvermögen empfindlich zu treffen. Die Leichtgläubigkeit aus Feigheit hätte sich eingeschlichen. Das Ungeschick der beiden anderen hätte sicherlich in mir eine Fähigkeit abgestumpft, von der ich nicht weiß, ob sie mich sehr weit gebracht hat. Aber ich weiß, dass ich nur ihr das ganze Glück verdanke, das ich genieße, wenn ich mit mir selbst allein bin. Wir kamen am frühen Morgen in Padua bei Ottaviani an, dessen Frau mich sehr zärtlich begrüßte. Ich erblickte 5 oder 6 Kinder, darunter ein 8-jähriges Mädchen namens Maria und ein anderes von 7 Jahren, das Rosa hieß und bildhübsch war. Maria wurde 10 Jahre später die Frau des Maklers Angelo Colonda und Rosa einige Jahre darauf die des Patriziers Pietro Marcello. Sie gebar ihm einen Sohn und 2 Töchter, von denen die eine von Signor Pietro Mocenigo heimgeführt wurde und die andere von einem Adligen aus der Familie der Corraro. Doch wurde diese Ehe in der Folge für nichtig erklärt. Ich werde von allen diesen Personen noch erzählen müssen. Ottaviani führte uns sogleich in das Haus, wo ich in Pension bleiben sollte. Es war nur 50 Schritte von seiner Wohnung entfernt, bei Santa Maria in Vanzo, der Pfarrkirche von San Michele, und gehörte einer alten Slavonierin, die den ersten Stock an Signora Mida, die Frau eines slavonischen Obersten, vermietet hatte. Man öffnete vor ihren Augen meinen kleinen Koffer und gab ihr ein Verzeichnis über dessen Inhalt. Hierauf zahlte man ihr 6 Zechinen für 6 Monate Pension im Voraus. Für diese geringe Summe sollte sie mich beköstigen, für meine Wäsche sorgen und mich in der Schule unterrichten lassen. Man überhörte ihren Einwand, das reiche nicht aus. Man umarmte mich, schärfte mir ein, ihren Anordnungen stets zu folgen und ließ mich gleich dort. So also entledigte man sich meiner Person. Und hier noch ein Tipp für dich. Ich liebe den Auftritt. Und ich bin sensibel. Libido-Dialoge. Eine Dating-Sinfonie in 3 Akten nach einer wahren Geschichte. Frank, 37, Fotograf, sportlich. Good looking. Hannah begegnet ihrem eigenen Begehren. Mit 35 taucht sie zum ersten Mal ein in den Kosmos des Online-Datings. Aber vor zu viel Nähe scheut sie zurück. Ohne meine Freiräume werde ich in einer Partnerschaft nicht glücklich. Sie trifft einen Mann, der sie fasziniert. Einen Lügner. Die Wahrheit tötet. Das weißt du doch. Nein, weiß ich nicht. Hannah muss offline gehen und wird überrascht vom wahren Leben. Ich höre deine Nachrichten und deine Stimme immer wieder. Mein Herz beginnt dabei immer ganz stark zu rasen. Ich mag das. Libido-Dialoge von Elisabeth Weilenmann. Eine Dating-Sinfonie in 3 Sätzen. Ab jetzt in der ARD-Audiothek.